In langer Probenzeit war die Wallensteinsche Soldateska zu Fuß in eisernem Wams und mit Hufschlag der Pferde die marmornen Stufen der Vorderhaustreppe vom Keller bis unters Dach hinauf und wieder heruntergepoltert. Unter dem Crescendo des anrückenden Trompetengeschmetters der Pappenheimer Kürassiere und dem Decrescendo der verklingenden Signale der Butlerschen Dragoner. Wir waren sogar erfüllt von unserer übergeordneten Mission unverschämt genug, unsere Hausgenossen zu ersuchen, während der Probenzeit ihre Türen verschlossen zu halten, damit wir in keiner Weise gestört wurden. Einer der schwer betroffenen Rechtsanwälte erklärte später: Der Rundfunk ist offenbar das epochemachendste Lärminstrument seit der Erfindung der Kesselpauke.